Radio T. Hallo, liebe Kinder. Willkommen beim Kinderklatsch, Kaffeequatsch mit Keimling, eurer lustigen Stunde am Nachmittag. Ich habe auch zwei lustige Gäste, die ganz viel Lust haben, ganz, ganz lustig zu sein. Da ist der Smo, der ist 6 und er hat schon ganz viel gemacht. Der ist datenfolternder Ultimate Bouldermaxe, hat in Übersee nach dem Pfefferkontinent gesucht, früher Peter und den Petzold gehört, hat ganz lange Haare und mag bayerische Polizisten. Und außerdem ist da der kleine Erik. Der ist erst 4 und der hat ein Aquarium. Na, hallo Kinder! Hallo! Hallo! Na, Smo, was hast du uns denn für Musik heute mitgebracht? Ja, Musik, wir hören heute Alternative Rock und da habe ich 3 oder 4 Bands oder sowas rausgesucht und ja, mal gucken, was wir hören davon, ne? Hier dein Zeug spielen wir auf jeden Fall am Ende, falls irgendwie depressiver Schrott ist. Und jetzt fahren wir erstmal an. Fieder. Also Fieder. Fieder. Wie die Sportmarke. Fieder. Fieder. Also Fieder. Ah, also Fieder. Blume. Fieder. Fieder. Fieder. Das wächst bei uns vom Haus. Mit Fieder halt. Nein. Fieder. Fieder. Fieder. Vater. Fieder. Fieder. Funny now, it's such a sin, all by myself. Ja, ich sage ja immer, Apokalypse ist schön und gut, aber davon geht die Welt auch nicht unter. Apropos, das ist ja die quasi letzte Sendung vor der Weltuntergangspause, ne? Ist euch das klar? Ja, wir sind jetzt in Leipzig, dürfen trinken. Skro. Macht zwar keinen Spaß, deshalb rauchen wir auch. Darf ich jetzt anmachen? Apropos, oh, ja. Rauchen. Von mir aus gern. Ich bin dafür, wa? Ja, voll an, ja. Könnt ihr mal aus dem Fenster gucken, wie es hier ist in Leipzig überhaupt? Ach, dunkel. Dunkel. Ja. Ich sehe Häuser. Ich gar nicht. In die Zeit. Zwischen Häuserschluchten gefangen. Ja, aber dafür hast du einen Vorhang. Ja. Und Fantasie. Und Fantasie. Nur bekloppte. Gaspo, was machst du eigentlich hier? Wie kommst du denn eigentlich hier so? Ich wohne hier, verdammt. Ach nee, na, nicht hier, aber hier halt. Also in der Nähe. Na halt hier. Hier. Also hier sozusagen hier in Leipzig. Hier in Leipzig. Na, ich arbeite hier in Leipzig. Aber ich wohne auch hier in Leipzig. Also heute live aus Leipzig sozusagen. Heute live aus Leipzig. Aus Leipzig. Ja. Und ich bin doch echt froh, dass es geklappt hat. Ich habe ja extra die ganze Zeit die Einladungen von Günther Jauch und Anne Will abgelehnt. In der Hoffnung, also ich wollte ja mir nicht irgendwie Termine versauen, dass ich jetzt hier nicht eingeladen werden kann. Ja, hast und jetzt hat es doch mal geklappt. Ja, na, wunderbar. Wir danken dir. Wir danken dir. Smo, wir danken dir. Bitte. Heute ist ja Rock, ne? Aber ich fühle mich total deplatziert. Ich mag ja überhaupt also gar keine Gitarrenmusik eigentlich. Du magst keine Gitarrenmusik? Also kaum. Also Gitarrenmusik, also prinzipiell bin ich mit Gitarrenmusik aufgewachsen. Das ist eigentlich, oder zumindest habe ich meine Jugend und meine Sturm- und Drangphase mit Gitarrenmusik verbracht. Deswegen besinne ich mich gerade wieder etwas zurück. Seine Sturm- und Darmphase. Dann wollte ich ja hier mal so ein bisschen, also musst ja nicht drauf eingehen, aber du bist ja der legendäre Hans im Glück so quasi. Erzähl doch mal so ein bisschen, was war denn da so? Wasserschaden in der Wohnung, weiß ich noch. Oder in der Wohnung kein Internet, obwohl es im ganzen Haus war. Ja. Dann die Geschichte in Bayern. Pack doch mal aus. Ja, Hans im Glück. Also ich wurde irgendwie mit Glück gesegnet, schon seit meiner Kindheit eigentlich. Ja, und so richtig getroffen hat es mich dann wirklich das erste Mal beim Bund. Das war so. Beim Bund? Ja, das war das Schönste. Also beim Bund haben sie uns halt verpfiffen. Also ich war halt schon immer irgendwie ein bisschen der Querulant und war dann auch irgendwann mit einem, dann, der halt auch Kiffer war und gleichgesinnt, dann auf dem Dachboden. Du nimmst Drogen? Nein, ich habe. Ah, ja. Also offiziell nehme ich keine mehr. Ach, die muss ich jetzt mal bestätigen. Die Rauch- und Darmphase. Ja. Sozusagen. Ja, genau. Und beim Bund haben sie uns halt erwischt, beziehungsweise verpfiffen. Hat dann einfach gequatscht. Ja, und da mussten wir halt beim Bund in den Bau. Was ist? Ja, das war lustig. Also beim Bund mussten wir im Bau. Boah, also das lief so ab, dass wir quasi zitiert wurden. Also ich war gerade in meinem Urlaub, in meinem schwerverdienten KZH, also krank zu Hause Urlaub. Genau, und haben sie uns halt herzitiert. Mussten wir dann halt in den Knast. Also wir haben... Krass. Wir haben einen Zivilbullen hingesetzt gekriegt. Der Zivilbulle hat das halt alles aufgenommen. Nein. Und der Zivilbulle hat dann gesagt, ja, na gut, da wird höchstwahrscheinlich nichts kommen, weil es das erste Mal war. Das erste Mal wird irgendwie immer fallen gelassen. Das ist irgendwie so eine komische Regel. War dann noch so, wurde zivil fallen gelassen. Hm. Nur halt nicht beim Militär. Ach du Scheiße. Deswegen mussten wir im Militärknast. Nein. Boah. Ja gut, aber der Militärknast, das war ein Witz. Ja. 3 Tage oder 5 Tage waren es. Und ja. Halt du bist ein Knacki! Du bist ein Knacki! Ein Ex-Knacki! Knacki, genau. Darf Caro nicht hören. Ganz schlimm, ganz schlimm. Ja genau, das war meine erste Erfahrung. Mein erster glückseliger Umstand. So. Der zweite war, das ging natürlich wieder um Drogen. Da kamen wir gerade vom Zocken. Da war auch der Keimling da von Laxomat. Hm. Weiß nicht, ob ihr den kennt. Nee. Mal gesehen, arroganter Typ. Der große Schlagsauer. Da wohnt jetzt übrigens auch in Leipzig, aber ne, ist egal. Ja, da waren wir in München gewesen und ich hatte auch was mitgehabt und wir haben es irgendwie nicht aufgeraucht gekriegt. Es war so viel, keine Ahnung. Jedenfalls musste ich wieder was mit nach Hause nehmen. Auf meinem Weg haben sie mich dann auf der Autobahn angehalten, weil ich ein Z-Kennzeichen hatte wahrscheinlich. Moment. Na jedenfalls haben sie mich dann rausgezogen unter diesem fadenscheinigen Vorwand allgemeine Waffen- und Drogenkontrolle. Und ja, haben dann so ein bisschen mein Auto auseinandergenommen. Und also zu zweit, ne, abends irgendwann, weiß ich, 20, 22 Uhr oder sowas in die Zeit, war dunkel. Ja, und haben sie meinen Rucksack, haben sie dann halt den restlichen 0,5 Gramm Marihuana gefunden. Und ja, dann ging es richtig los. So. Drogen? Genau, da war natürlich das Problem, dass mein erster Gutschein quasi schon verflogen war, weil ich ja beim Bund schon erwischt wurde. Also die zivile erste Mal fallen lassen Sache war halt weg. So. Und deswegen ging das halt dann wirklich bis zur Führerscheinstelle. Und was weiß ich, Bußgeld und ja, wollten mir einen Führerschein wegnehmen und ich sollte irgendwie eine MTU machen. Nee, MPU ist das? MPU machen. Ja, und da habe ich mir einen Anwalt genommen und mit dem Anwalt halt noch überlegt, was wir machen könnten. Haben wir noch einen Brief geschrieben und ja, irgendwann haben sie dann halt, sind sie darauf eingegangen, dass ich nur auf den Streifen pinkeln muss, also zum Amtsarzt gehen muss und darlegen soll, dass ich halt nicht abhängig bin. Ja, es fiel mir zu der Zeit ziemlich einfach, dass ich einfach ja, nicht konsumiert habe. Ja. Okay. Weiter nach der Pause. Weiter nach der Pause. Ich möchte mich revidieren. Ich habe nichts mit Rock und so zu tun und so. Aber dieses Lied ist. Also ich würde es mal nennen, es rockt. Hier mal was anderes, meine Comedy-Kritik. Ich habe noch nie jemanden auf einer Bananenschale ausrutschen sehen. Das muss erst mal setzen. Teil 2. Hattest du nicht auch mal das mit dem Mac? Dass du dir mal Mac geholt hast? Ja, wahrscheinlich der einzige deiner Produktionslinie, der kaputt war. Nee, der war nicht kaputt. Der Mac war vollkommen in Ordnung. Das war plötzlich der Mac, den ich bestellt habe. Achso. Ja. Und dummerweise habe ich das bei einer Firma bestellt, die kurz darauf halt insolvent gegangen ist. So. Ich war natürlich blöd genug, den Mac zurückzuschicken und zu sagen, schickt mir den richtigen. Aua. Ja, der richtige kam nie. Und meine Anwaltskosten und alles, im Endeffekt läuft es nur auf 1.500 Euro. Heiliges Blechle. Vernischt. Vernischt. In Arscheblasen, ha. Als nächstes habe ich einen lustigen Track. Tool kennt ihr doch, ne? Mhm. Kennt ihr die Eier von Satan? Ja. Von Tool? Ja. Kennst du das? Ja. Kein Eier. Genau. Können wir mal ein bisschen vorspulen. Moment. Also übelst ab. Ja. Das muss bei Rock mit rein. Was ist denn das für, Alter? Eine halbe Tasse Staubzucker. Ein Viertel Teelöffel Salz. Eine Messerspitze, türkisches Haschisch. Ein halbes Pfund Butter. Ein Teelöffel Vanillenzucker. Könnte man eigentlich mal machen? Ja, das ist was für mehr. Hat schon mal schon übelst abprobieren, was du machen. 140 Gramm gemahlenen Bissen. Ein wenig extra Staubzucker. Und keine Eier. Schüssel geben. Butter einrühren, gemahlene Nüsse zugeben und den Teig verkneten. Augenball große Stücke vom Teig formen, im Staubzucker wälzen und sagt die Zauberwörter Simsalabimbamba, Salabimsalabimba. Auf ein gefettetes Backblech legen und bei 200 Grad für 15 Minuten backen. Und keine Eier. Und yeah. Hast du ein Geschenk mit? Stimmt. Oh ja, ich hab ein Geschenk mit. Seid ihr hungrig? Geschenke! Geschenke! Ja, kommt jetzt hier. Macht mir ja nicht so ein paar Brimborium. Ich hab gesagt, irgendwas, was mir auf dem Weg begegnet, soll ich mitbringen. Kuchen. Kuchen. Kuchen. Was war diese denn für Kuchen? Wir kriegen in letzter Zeit viel Essen und so, ne? Ja. Als Geschenke vielleicht. Ja, materielle Dinger sind einfach... Das ist out. Schenkt man nicht mehr. Ein Kuchen ist kein Material? Nee, das ist ein Lebensmittel. Also Genussmittel. Kuchen ist ein Genussmittel. Genussmittel ist wichtig. Genussmittel. Genussmittel sind zum Verzehr. Was ist das denn für ein Kuchen? Was ist denn das? Ich habe euch Kirschkuchen mitbekommen. Kirsch. Mit Streusel. Mit Streusel. Ich hoffe doch ohne Eier. Ohne Eier. Ist wahrscheinlich nicht. Oh, lecker. Und wieder erstmal im Radio. Ich finde, im Radio sollte viel mehr gegessen werden. Genau. Ach, ist da noch Pizza dafür bereit? Und man sollte auch laut kauen. Oh, Pizza. Mm. Oh, mit Kirschen. Ah, jetzt, wo ich den Kuchen hier sehe. War lecker, ne? Mm. Ja, ist von meinem Stammbäcker. Der Stammbäcker. Der Stammbäcker. Wir grüßen den Stammbäcker. Hallo, Stammbäcker. Hallo. Lotzmann, grüß dich, wenn du es hörst. Lotzmann? Viele Grüße an deine Frau. Wieso? Frau Lotzmann? Kennst du die Frau Lotzmann? Frau Lotzmann. Hast du die mal besucht, die Frau Lotzmann? Hier, Rubrik, schon gehört. Also hier, wollte ich nämlich mal erzählen. Oh, wir können erstmal hinterkauen vielleicht. Nö, ach nee, nee. Komm, schon, nicht. Verstehen die schon. Zur Obama-Wahl, da gab es ja noch mehr Abstimmungen. Zum Beispiel das Amendment 64, wo es darum geht, dass in Washington und Colorado Marihuana bis zu einer Unze, das sind 28 Gramm, straffrei zu machen. Und die Coloradoaner, die dürfen 6 Pflanzen in der Wohnung haben. Oh, geil. Paradies. Nicht schlecht, oder? Hast du gewusst, dass South Park in Colorado ist? Nee. Mhm, okay. Das erklärt einiges. Genau, dann habt ihr gehört, dass das US-Justizministerium die Kartelluntersuchung gegen Monsanto eingestellt haben, nach 2 Jahren, ergebnislos, ohne irgendwelche Angabe von Gründen. Habt ihr noch nicht gehört, ne, Wahnsinn, Riesending. Dann würde ich mal das Nerdcore-Blog zitieren, sie haben es so schön geschrieben. Es gibt Neues vom Bauchnabel-Bakterien-Experiment namens Belly Button Biodiversity. Die Wissenschaftler haben herausgefunden, dass die Fauna im Bauchnabel jedes Menschen quasi einzigartig ist. Insgesamt haben sie 2368 Bakterienarten gefunden. Von denen kommen die allermeisten, 92,4%, nur in 10% aller Bauchnabelproben vor. Oder anders gesagt, unsere Bauchnabel haben einen nicht ganz, aber fast individuell einzigartigen Bakterienabdruck. Und zusammen mit der Meldung vom letzten Jahr, dass sie 662 bisher unbekannte Bakterienarten in unserem Bauchnabel entdeckt hat, haben wir in unserem Bauchnabel sogar einen nicht ganz, aber fast individuell einzigartigen Alien-Bakterienabdruck. So geil. So entstehen Universen. Ey. Geil. Ja. Und der Bauchnabel wurde ja auch hier der Bauchnabel-Kobold. Jerry, der Bauchnabel-Kobold. Ich möchte Jerry grüßen. Hallo, Jerry. Hallo. Hallo. Der ernährt sich wahrscheinlich von den Bakterien, oder? Vielleicht, ne? Ich dachte immer von Fusseln, dachte ich immer, weißt du, so Fussel im Bauchnabel, dachte ich davon. Vielleicht ist es ja auch eine komplexe Lebensform inzwischen, weißt du? Das ist eine Symbiose vielleicht, ja. Symbiose aus Bakterium und... Die Bakterien Kuchen. Arbeiten zusammen, weißt du, als ein Organismus, das ist halt Jerry. Das ist Jerry, ja. Okay, ja. Dann, der Iran will diese US-Drohne nicht zurückgeben. Das ist so geil, der Obama. Die haben eine US-Drohne? Ja, die haben wieder ihn abgeschossen oder irgendwie. Oder so. Abgestürzt oder so, ich weiß nicht. Ja, und Obama will sie halt zurückhaben, weil es ist ja US-Eigentum. Genau. Aber Grund, weißt du. Der Sven darf es behalten. Ja, genau. Oh, nee. Und ja, zum Schluss noch was Lustiges. Als sie Mega Upload zugemacht haben, also es gibt eine Studie, dass seit sie das zugemacht haben, dass die Kinoeinnahmen gesunken sind. Fand ich auch nett. Aber nur von Independent-Filmen, das ist wichtig. Ja, auch interessant. Also die kleine Kunst hat eigentlich profitiert davon. Genau. So bei Hollywood-Filmen war es irgendwie nicht absehbar oder nicht abzeichnet. Stimmt. Nicht abgezeichnet, aber... Nicht signifikant. Nicht, bitte nochmal? Nicht signifikant. Nicht signifikant. Oh, richtig. Wir wollen ja hier auch Bildung vermitteln. Ja, Bildung. Sehr gut. Bildungsfernsehen. Ja. Dumm ist gut. Ich mag dumm. Ja, weiter am Text. Jetzt ist erstmal Musik wieder. Liebe Zuhörer, wenn ihr wisst, was wir gerade gesagt haben, weil wir wissen es nicht mehr, bitte wendet euch an die bekannte Stelle und sprecht und schickt es in die Vergangenheit. Jetzt. Nee, sprecht auf Band. Vergangenheit, in Quatsch. Ach so, meine letzte Pech-Story kann ich euch erzählen. Na, ich habe irgendwie bei... Kennt ihr das Humble Bundle? Ja. Das ist total geil. Das ist so ein Spielepaket. Mit Indie-Titeln, ne? Mit Indie-Titeln, ja. Und gibt es auch für Android und sowas. Und die sind DRM-frei für alle Systeme. Und also kann ich nur empfehlen, man bezahlt so viel, wie man möchte. Und kann auswählen, wie man die Leute unterstützt. Also es gibt einen Teil für Charity genommen, einen Teil für die Programmierer und einen Teil für noch irgendwelche anderen. Genau. Für die Manager. Genau. Oder für die Werbeindustrie. Genau, fürs Marketing. Nee, aber das habe ich mir gekauft halt über Internet, so wie man das heutzutage macht als moderner Mensch. Mit Kreditkarte natürlich. Ja, und komischerweise hatte ich dann zwei Tage später 3 Abbuchungen auf meiner Kreditkarte über insgesamt 1.600 Euro. Ja, und da habe ich nicht schlecht geguckt so. Und ich habe echt Glück gehabt, also Glück im Unglück dann sozusagen, ne? Weil ich nämlich auf die Abrechnung geguckt habe, was ich nämlich nie mache. Also ich ziehe mir das nie runter oder so, wie ich das eigentlich machen müsste, sondern lass mir das immer zuschicken am Ende des Monats. Und glücklicherweise habe ich drauf geguckt und da habe ich halt diese Abrechnung gefunden und halt als eingekleidet, Sparkasse, bla bla bla. Sie haben es mir natürlich erstmal abgebucht, weil... Ja. Natürlich. Aber ich hab's zurückgekriegt. Also denke ich, ich hab den noch nicht nachgeguckt. Krass. genau, das war die letzte Story. Okay, kommen wir doch mal zur Märchenecke. Smo, jetzt bist du fertig, jetzt musst du was über Indien erzählen. Wie lange warst du denn da eigentlich? Also ich war einmal einen Monat und noch einmal 3 Monate. Oh, 3 Monate. 3 Monate Indien, ja, die schönste Zeit, die ich hatte. Cool. Von wo nach wo bist du gefahren? Also angekommen bin ich in Delhi, das war einfach der günstigste Flug. Und ja, in Delhi war es halt schweinekalt. Und ich habe mir halt so überlegt, ich mache in den Süden, ich wollte wieder in den Süden, weil dort war ich halt das erste Mal schon gewesen. Und wollte halt nach Mumbai, das ist so ziemlich die erste große Stadt, die halt in den Süden kommt. Und habe gedacht, na gut, das fährst du dann halt mit dem Zug, so machst du nach Delhi, fährst du mit dem Zug nach Mumbai. Ja. Nur zwei Tage unterwegs, was soll's. Ja, in Mumbai, in Delhi angekommen, habe ich natürlich erstmal keinen Zug gekriegt, weil du musst dort reservieren. Du kannst nicht mit dem Zug einfach so, du kannst nicht einfach zum Bahnhof gehen und in den Zug einsteigen. Das sind so viele Menschen, die wollen alle irgendwie transportiert werden und die werden, du stellst dich dort schön an. So. Und ja, mein nächstes Ticket habe ich dann halt 3 Tage später gekriegt. Habe echt noch Glück gehabt. Ja, von dort aus bin ich dann halt nach... Na, warst du erstmal dort, ne? Warst du erstmal in Delhi? Genau, da war ich erstmal in Delhi. 3 Tage in Delhi, ja genau. Und 3 Tage in Delhi, wie war das war Anfang Januar und es war schweinekalt. Weil das war erstmal Kulturschock, oder? Du kommst doch aus Europa. Absolut. Und das ist komplett andere... Absolut Kulturschock. Also ich lag da, ich habe mir dort halt eine Bleibe gesucht, so. Alles nur wie ferngesteuert, kam ich mir da vor. Hab dann dort in der Bleibe, ich weiß nicht wie viele Filme angeguckt. Typischerweise haben wir auch HBO. Filme? Ah, cool. Ja, kannst du schön hier Kinofilme angucken. So. Wie sind so die Leute? Wie hast du da... Also, können die alle Englisch? Und, oder, ja, die können also alle wie Englisch. Wie nimmst du dir ein Zimmer? Ja, die können alle Englisch. Also das okay. Genau. Also, die sprechen halt indisches Englisch, was ein bisschen anders ist. Aber man versteht es schon. Also, nach einer Weile kommen wir halt auch gut rein. Und dann geht das schon. Ja, und vom Flughafen in Delhi bin ich zum Beispiel nach Delhi rein mit einem Pärchen gefahren per Taxi. Mhm. Und wenn ich die nicht gefragt hätte, ob die vielleicht irgendwie mitfahren wollen, dann wäre ich vielleicht mit dem teuersten Taxi oder sowas nach Delhi reingefahren. Ja. Und so habe ich einen Bruchteil bezahlt und bin halt noch ziemlich günstig weggekommen. War dann halt dort auch gleich in der Ecke, wo ich mir auf jeden Fall eine Bleibe suchen konnte, weil es war früh um 4, ja. Also da krass. Musst du dann irgendwo erstmal pennen so, und hast halt nichts gebucht und gar nichts, sondern bist halt einfach da. Und da war es halt schon ganz gut, so, dass ich dann halt, dass die Leute halt auch so offen sind. Also du gehst dann halt, du wirst dann halt nicht gesagt, ja, hier ist das Volk, hier sind wir wieder so, sondern da wird halt noch einer geweckt, der da irgendwo vorne im Einlass liegt und mit einer normalen Decke zugedeckt ist und es ist schweinekalt. Da wird dann halt geweckt und der bringt dich dann halt zu irgendeinem Hotel, wo halt noch ein Platz frei ist. Krass, cool. Ja. Und das war halt echt, also die Leute, die kümmern sich halt so. Ich meine, klar, im Endeffekt geht es denen auch bloß ums Geld, aber das ist halt so, weißt du? Also da geht es noch richtig, da geht alles neu los. So. Wie wird Chai richtig gemacht? Das war ein Schnitt. Oh, die dumme Sau, verdammt! Junge, Chai ist eine Kunst für sich. Es gibt Chai Walla, die gibt es nicht umsonst. Wenn du dem mal zugeguckt hast, wie die Musik mal, wie die Chai machen. Geil. Hab schon mal ein Video gemacht. Das muss ich mal irgendwie noch mal zeigen. You know you make me break. Hab schon gesehen. Wo der so ausholt und von oben rein, dass die Milch schäumt. Die Milch muss warm sein, hab ich's gelernt. Und am besten halt eine geschäumte Milch da drauf. So. Genau. Das ist so lecker. Warme Milch und halt wirklich ganz, ganz hart konzentrierten Tee. Ja, also der muss auch stark sein. Kein Saft oder sowas, sondern da ist wirklich so richtiges Konzentrat. Und dieses Konzentrat füllst du oft mit Milch. Und dann noch Zucker rein und fand ich total lecker. Das Lied ist für die Jule. You can see this on my face, it's all for you. The more and more I take, I break right through. And therapy's just scares me, put me on my back again. I may be crazy, little afraid around the ends. One of these days I'll face you and burn it in the blast, I burn it in the blast. zurück bei Kindermatch mit Michael auf Radio Erevan. Wir haben ja auch wieder tonnenweise Zuschauerfragen. Zum Beispiel der Michael Jackpot, der berühmte, der fragt, na hier ist Mo, wie steht's denn mit der Musik und so? Machst du jetzt? Machst du DJ-Kram? Machst ja, du weiter? Ich möchte wieder anfangen, ja. Alles ein bisschen schleifen lassen. Aber ich sammle wieder nette Musik. Also prinzipiell geht es darum, Techno aufzulegen. Definitiv. Okay. Also vielleicht, DJ. Ja, DJ. Auf jeden Fall DJ. Ja. Cool. Dann was Kniffliges von Analyse. Hallo, Analyse. Analyse. Analyse. Die Frau Lüse. Frau Lüse. Dürfte ich mal in ihre... Ne. Also, macht Freiheit abhängig. Puh, macht Freiheit abhängig. Und dann hier, dann schreibt jemand namens ein gewisser Flachleger 69. Wir wissen, how many girls must a man lay down? 7. Wir können mal zu deiner Musik kommen. Ist meine Musik. Ist sie jetzt endlich mal da? Herr du müsst eigentlich da sein. Dauert ey. Null, nichts. Was ist denn hier los? Hättest du mal auf den Stick mitgebracht. Wie im letzten Jahrtausend, Mann. Auf den Stick, Mann. Das ist so Jahr 2000, Alter. Titel Would You Smile Again von mir, das ist glaube ich von And You Know It by Trail of Death. Das hast du aus dem Stream, oder was hast du gesagt? Also auf And You Know It by Trail of Death bin ich durch Soma FM gekommen. Also irgendwann lief auf Sommer FM halt mal ein Track von denen, das war wahrscheinlich genau dieser. Und da habe ich sowas von Socken gehauen, dass ich mir sofort alle CDs von denen bestellt habe und dann... Nee, Quatsch, hab ich nicht. Nee, war Quatsch. Ja, war halt ein bisschen reingehört, so Spotify macht sich auch ganz gut. Und ja. Dann doch mal eine bestellt oder zwei bestellt, weil man will ja auch ein bisschen, ne, man will ja auch ein bisschen sozial sein, karma.m unterstützen. Frauen in Indien. Ah, die Frauen in Indien. Wunderschön halt. Echt wunderschöne Frauen, aber sehr unnahbar. Ich weiß nicht irgendwie, es liegt wahrscheinlich an der Kultur oder sowas, aber man kommt irgendwie nie so richtig, also ich kam nie so richtig ins Gespräch mit einer Frau. Also wenn, dann irgendwie nur so nach dem Weg und keine Ahnung, wo man hier vielleicht am besten einkehren kann. Aber das waren dann auch schon Frauen gehobeneren Alters, also so 40 aufwärts. Krass. Ja, also mit Teenies oder sowas, Teenie-Mädchen, hab ich nie gesprochen. Nie. Gab's keine, oder? Ne, es gab genug, auf jeden Fall, aber die trauen sich nicht ran. Also die sind halt, keine Ahnung, die kommen halt nicht. Ja. So, die Jungs sind da anders, die kommen da sofort auf dich zugerannt und die wollen wissen, was das ist und was weiß ich. Wollen irgendwie Englisch an dir ausprobieren, so. Junge Mädchen auch, also so unter 10, vielleicht sowas, so um 10 Jahre herum, also mit denen habe ich auch, die haben auch gesprochen, ja. Die wollten auch schön ihr Englisch ausprobieren und so. Aber so, Pubertätsalter? Gar nicht. Ja, es war auch ein bisschen befremdlich, muss ich sagen. Alter. Ja, andere Kultur halt. Andere Kultur. The Future of the Left. Das ist eine wirklich sehr gute Entdeckung in meinen letzten Rock-Dekaden. Ja, und das ist eine Musik, zu der ich echt mal wieder Lust hätte, irgendwas zu zerschlagen oder so. Aber was halt so ein bisschen an die Punk-Zeiten erinnert hat. Also es ist kein Punk, es ist eher so ein melodischer Post-Punk oder so, also schon melodischer Rock, so schon ordentlich hart. Und macht halt Spaß, also ist wirklich sehr, sehr rhythmisch, sehr, sehr nette Texte. Und also dazu kann man gut Spaß haben, denke ich. Also es ist nicht irgendwie böse Enden, wenn man da jetzt ein bisschen guckt. Okay, was noch? Hot Water Music? Ja, Hot Water Music gibt's schon sehr, sehr, sehr lange. Aber es ist echt ein Urgestein und uralt, aber endlos geil. Ja, dadurch bin ich eigentlich durch meinen Ex-Kollegen und noch Kumpel, also noch Kumpel im Sinne von, wir sind sie denn, gestoßen und der hat mir das mal quasi vorgestellt. Mhm. Also war es dann halt irgendwann auch mal leid, meinen Techno zu hören und dachte, müssen wir meine neue Eindrücke verschaffen und ja, das ist wirklich. Ah, cool. Und das hat mich sehr an, wie heißen sie erinnert? The Beatsticks. Ah. Ja, er hat mich auch fast verkloppt, aber das habe ich jetzt gesagt. Ja, da haben wir noch dein letztes Lied. Letztes Lied. Von Les Savifav. Les Savifav. Also ich habe keine Ahnung, ob man das so richtig ausspricht, aber bitte an die bekannte Adresse den richtigen... Danke. Die richtige Aussprache zuschicken, oder was? Per E-Mail bitte die richtige Aussprache zu senden. Okay. Woher kennst du das? Ja, gleiche Quelle, also auch wieder Sommer FM. Ja, ein bisschen durchgehört und von gut befunden. Beibehalten. Ja, macht einen sehr guten Eindruck. Und die mal live zu sehen, ist vielleicht gar nicht so abwegig. Die kommen wahrscheinlich im Januar, glaube ich, nach Berlin. Kommen wir mal rein. I never felt so cheap in my whole life. Smart when I meine lieben Leute, das war's dann auch schon wieder. Oh. Dank an meine Gäste. Das ging aber schnell. Ja, wir hören uns ja nächsten Monat wieder und ich sag mal, wegschauen, abhauen, reinhauen. Adios. Gute Nacht. Bye bye.